SWR 2 Hörspiel. Für Sherlock Holmes. Kriminalhörspiel nach einer Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Heute Shoscombe Old Place. Es war ein wunderschöner Frühlingstag, der 6. Mai 1902, wie geschaffen für einen erholsamen Ausflug aufs Land. Und meinem Freund Holmes, dem noch die Strapazen des gerade abgeschlossenen letzten Falles deutlich im Gesicht geschrieben standen, hätte eine kleine Erholung sicher gut getan. Allein, ich konnte ihn nicht dazu überreden. Wie stellst du dir das vor, lieber Watson? Ich erwarte jeden Moment einen Klienten. Ein interessanter Fall, glaube ich. Übrigens, wie gut kennst du dich bei Pferderennen aus? Recht gut, bilde ich mir jedenfalls ein. Wenn ich auch bei den Wetten meistens mehr verliere als gewinne. Nun, vielleicht hat unser Klient einen todsicheren Tipp für dich. Sagt dir der Name Sir Robert Norbottom etwas? Sicher, welcher Pferdefreund kennt ihn nicht? Er lebt in Shoscombe Old Place. Ich habe in der Gegend mehrfach meine Ferien verbracht. Übrigens wäre vor ein paar Monaten dem guten Sir Robert sein unbezähmbares Temperament fast zum Verhängnis geworden. Ach, was ist denn passiert? Ich weiß nicht, ob du Sam Brewer, den bekannten Pfandleiher aus der Curzon Street, kennst. Na und ob. Ein unangenehmer Bursche. Weiß Gott. Den hätte Sir Robert mit der Reitpeitsche beinahe zu Tode geprügelt. Ach, doch wohl nicht ohne Grund. Brewer gehört zu Sir Roberts Gläubigern. Ach, dann steckt Sir Robert also in finanziellen Schwierigkeiten. Das kann man wohl sagen. Weißt du sonst noch etwas über ihn? Nein, außer dass er im Grunde wohl ein ganz passabler Bursche ist. Von ein paar Extravaganzen mal abgesehen. Frauengeschichten. Nun, er ist kein Kind von Traurigkeit. Immerhin hat er es bis jetzt geschickt verstanden, einer Ehe aus dem Weg zu gehen. Er lebt also allein in Shoscombe Old Place? Nein. Er lebt mit seiner verwitweten Schwester zusammen. Lady Beatrice Fowler, eine sehr sittenstreng eingestellte ältere Dame, die übrigens eine exklusive Hundezucht betreibt. Die ist ihr ganzer Stolz und Lebenssinn. Wohlhabend? Solange sie lebt, ja. Was heißt das? Ihr gehört der ganze riesige Besitz ihres verstorbenen Mannes. Der fällt allerdings nach ihrem Tod an dessen Familie zurück. Aber dann wäre es doch ein leichtes für Lady Folder, ihrem Bruder aus seinen Kalamitäten herauszuhelfen. Das hat sie früher wohl des Öfteren getan, aber seit einiger Zeit gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Was sicher nicht zuletzt auf den etwas aufwendigen Lebensstil Sir Roberts zurückzuführen ist. Danke, mein Lieber. Das ist alles sehr aufschlussreich für mich. Sag mal, weshalb interessierst du dich eigentlich für Sir Robert? Ich interessiere mich für Shoscombe Old Place. Ach, und warum? Unser Klient ist der Cheftrainer des dortigen Gestüts, Mr. John Mason. Und wenn ich recht gehört habe, ist er soeben eingetroffen. Mr. Holmes, Mr. Mason ist da. Es ist gut, James. Kommen Sie herein, Mr. Mason. Guten Tag, Mr. Holmes. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre wertvolle Zeit zur Verfügung stellen. Nicht der Rede wert. Das ist übrigens mein Freund und Mitarbeiter Dr. Watson, Mr. Mason. Dr. Watson. Mr. Mason. Setzen Sie sich. Danke. Erzählen Sie, worum es geht. Also, um es ganz deutlich zu sagen, Sir, ich glaube, Sir Robert, also mein Chef, ich glaube, er ist verrückt geworden. So. Nun, Mr. Mason, das müssen Sie uns erläutern. Natürlich. Also, es dreht sich eigentlich alles um Chausse-Comprince. Zurzeit wohl eins der besten Rennpferde in ganz England. Nur das wird sich ja spätestens beim diesjährigen Derby zeigen. Stimmt. Und Sir Robert setzt alles auf Sieg. Stellen Sie sich das bitte vor, Mr. Holmes. Obwohl er bis über den Kopf in Schulden steckt, hat er sämtliches Geld, das er auftreiben konnte, auf Chausse-Comprince gesetzt. Und das bei Quoten von 1 zu 40. Aber sagten Sie nicht eben, Mr. Mason, das Pferd sei sehr gut? Ist es auch, Sir. Es weiß nur keiner genau, wie gut. Sir Robert hat nämlich geblufft. Bei den Vorläufen hat er nicht Chausse-Comprince, sondern ein anderes Pferd, ein Halbbruder von Prince, eingesetzt. Wie Sie sehen, Sir, er geht aufs Ganze. Die Schuldner haben ihm bis zum Rennen eine Galgenfrist gegeben, aber wenn Prince verliert, dann ist er am Ende. Nun, mir scheint, Sir Robert spielt zwar ein riskantes Spiel, aber ich würde ihn deshalb nicht unbedingt für verrückt erklären. Mag sein, Mr. Holmes. Aber Sie haben ihn nicht erlebt in den letzten Tagen. Und dann sein Verhalten gegenüber Lady Beatrice. Na, vermutlich gab es Streit zwischen den beiden. Und wie, Sir? Sie müssen wissen, dass die Lady ganz fanat in Prince war. Jeden Morgen gegen 11 fuhr sie in Begleitung ihrer Zofe zum Gestüt und Prince holte sich immer am Wagen ein Stück Zucker ab. Ja, so war es. Und jetzt? Kommt sie nicht mehr zum Gestüt? Doch, doch. Aber sie fährt nur noch an den Stallungen vorbei, ohne anzuhalten, ohne zu grüßen. Vermutlich ist sie jetzt schon am Vormittag so besoffen. Verzeihung, ich wollte sagen, so betrunken, dass sie überhaupt nicht mehr... Interessant, Mr. Mason. Und seit wann trinkt die Lady? Ach, eigentlich immer schon. Sie leidet nämlich an irgendeiner schleichenden Krankheit und vielleicht versucht sie mit dem Schnaps ihre Schmerzen besser auszuhalten. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Sir Robert hat ihr ihren Lieblingsspaniel weggenommen und hat ihn in Pflege gegeben. Und jetzt kommt sie überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer raus. Sie verstehen, warum. Hm. Und wer, sagten Sie, hat den Hund in Pflege genommen? Der alte Barnes, Sir, im Gasthof zum Grünen Drachen. Ach, den alten Barnes. Ja, den kenne ich gut. Ich habe in dem Gasthof immer gewohnt, wenn ich da oben meine Ferien verbracht habe. Na wunderbar, Watson. Vielleicht werden uns deine Kontakte sogar nützlich sein. Mhm. Ja, aber fahren Sie fort, Mr. Mason. Ja, jetzt kommt das Merkwürdigste, Mr. Holmes. Weshalb trifft sich Sir Robert nachts um 12 in der Spukgruft mit einem Mann? Spukgruft? Was ist das für eine Gruft? Die Spukgruft, Sir. Jedermann erkennt sie in der Gegend als die Spukgruft. Kein normaler Mensch würde sich trauen, dort nachts reinzusteigen. Sie befindet sich im hinteren Teil des Parks unter der alten Kapelle. Und Sie haben Sir Robert dort gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich und Stevens, der Butler. Er hatte ihn schon am Abend davor beobachtet, wie er aus der Kapelle kam. Stevens informierte mich und dann haben wir uns in der folgenden Nacht gemeinsam auf die Lauer gelegt. Ich kann beschwören, dass es Sir Robert war. Und er war nicht allein. Der andere war ein sehr kleiner Mann, nicht größer als James, unser Jockey, und ziemlich schäbig gekleidet. Ja, was passierte dann? Die beiden stiegen runter in die Gruft. Stevens und ich, wir überlegten, ob wir ihnen nachsollten. Aber dann entschlossen wir uns doch zu warten, und das war gut so. Denn nach etwa 5 Minuten kamen sie wieder rausgeklettert. Dabei habe ich ganz deutlich gehört, wie der Fremde sagte, "All right, Sir Robert, ich übernehme den Part." Dann verschwanden sie in der Dunkelheit. Sie sind absolut sicher, dass der andere Mann nicht aus Chausse-Comprince war? Ich kann es nicht beschwören, Sir. Mhm. Wer kümmert sich zurzeit um Lady Beatrice? Die Zofe Carrie Evans. Sie ist seit 5 Jahren bei uns. Und die Lady? Ist mit ihren Diensten zufrieden? Ja. Ich würde sagen, vor allem ist es Sir Robert. Hm, verstehe. Wusste die Lady von diesem Verhältnis? Anzunehmen. Es war eigentlich nicht zu übersehen. Nehmen wir doch mal an, die Lady will das Mädchen aus dem Haus haben. Doch ihr Bruder widersetzt sich diesem Wunsch. Lady Beatrice, krank, ans Haus gefesselt, weiß sich nicht anders zu wehren, als schweigend gegen diese Unmoral zu protestieren und ihren Kummer runterzuspülen. Verärgert nimmt ihr daraufhin Sir Robert ihren Lieblingsspaniel weg. Das ist eine einfache Erklärung. Oder, Mr. Mason? Also, da mag was dran sein, Sir. Aber was bringt Sir Robert dazu, eine Leiche auszugraben und zu verbrennen? Moment mal. Sagten Sie, eine Leiche? Das müssen Sie uns genauer erklären, Mr. Mason. Also, wir haben es erst gestern entdeckt, Stevens und ich. Als Sir Robert nach London fuhr, sind wir nämlich in die Gruft gestiegen. Und in der Ecke fanden wir eine Spitzhacke und Skelettteile, die gut und gerne 100 Jahre alt sein können. Hm. Was haben Sie damit gemacht? Nichts, Sir. Wir haben nichts angerührt. Nur das hier, das habe ich Ihnen mitgebracht, damit Sie mir glauben, was ich Ihnen erzähle. Lassen Sie mal sehen. Wo haben Sie den gefunden? Einer der Jungs fand ihn im Heizungskeller, der direkt unter dem Zimmer von Lady Beatrice liegt. Der Junge wollte die Asche ausleeren. Na, sieh mal, Watson. Was sagst du dazu? Eindeutig das obere Stück eines menschlichen Oberschenkelgelenks. Gelenks, ja. Wann wird der Ofen geheizt, Mr. Mason? Jeden Abend gegen 6. Danach nicht mehr. Ist es möglich, nachts unbemerkt in den Heizungskeller zu gelangen? Aber natürlich. Die Außentür ist aus Sicherheitsgründen nie verschlossen. Und Sie sagten, Sir Robert sei gestern nach London gereist? Ja, mit dem Mittagszug. Wir erwarten ihn erst übermorgen wieder zurück. Das sind dunkle Wasser, Mr. Mason. Tief und ziemlich schmutzig. Eine letzte Frage noch. Wann hat Sir Robert den Spaniel der Lady weggegeben? Vor 8 Tagen. Ich erinnere mich noch ganz genau. Das Tier stand vor dem Brunnenhaus und jaulte ganz erbärmlich. Daraufhin ist Sir Robert so wütend geworden, so habe ich ihn noch nie gesehen. Er hat den Hund gepackt und zu einem der Jungs gesagt, er sollte ihn schleunigst zum alten Barnes bringen. Watson, was hältst du von einer kleinen Angeltour? Ah, du meinst eine Gegend von Shoscombe Old Place? Ganz recht. Ich hoffe doch, dass es dort gute Fischgründe gibt, Mr. Mason. Das will ich meinen, Sir. Der Mühlenbach ist bestes Forellenwasser. Und aus dem Herrenhaussee habe ich selbst schon einen kapitalen Hecht herausgebracht. Na, das klingt doch ausgezeichnet. Mein lieber Mr. Mason, es hat mich außerordentlich gefreut, Sie kennenzulernen. Wir werden noch heute Abend im Gasthof zum Grünen Drachen Quartier beziehen. Vorausgesetzt, dass mein Freund Watson nichts Besseres vorhat. Bestens ausgerüstet mit Angelruten, Schnüren und Keschern fuhren wir mit dem Nachmittagszug nach Shoscombe, wo wir pünktlich um 19 Uhr eintrafen. Der Wirt des gemütlichen Gasthauses zum Grünen Drachen, der gute alte Josiah Barnes, freute sich sehr, mich wiederzusehen. Hallo, Dr. Watson! Was für eine Überraschung! Hallo, Mr. Barnes! Willkommen in Shoscombe Place! Danke, Mr. Barnes, freut mich, Sie wohl aufzusehen. Ja. Das ist Mr. Holmes, ein alter Freund und ebenso großstadtverseucht wie ich. Mr. Barnes? Ja, ja. Wir wollen für ein paar Tage die gute Luft und die himmlische Ruhe hier bei Ihnen genießen. Und ein bisschen andere. Ja, Sie hätten sich keine bessere Zeit aussuchen können, Doktor. Es sind zurzeit nur wenig Gäste da. Und im Mühlenbach springen die Forellen wie eh und je. Das freut uns zu hören, Mr. Barnes. Und wie stehen die Hechte im Herrenhaussee? Keine Ahnung, Sir. Aber hören Sie auf meinen Rat. Meiden Sie den See. Sir Robert hat es zurzeit gar nicht gern, wenn man in seinem Wasser fischt. Und er wird verflixt ungemütlich, wenn jemand zu nah an das Trainingsgelände herankommt. Ach ja, ich hörte, dass er ein Pferd für das Derby gemeldet hat. Stimmt, ja, Shoscombe Prince, er braucht gern. Ich habe selbst 10 Pfund auf ihn gesetzt. Unter uns gesagt, Sir, für Sir Robert ist das Pferd die letzte Hoffnung. Was Sie nicht sagen. Nun, ich glaube, wir sollten heute rechtzeitig zu Bett gehen, damit wir morgen fit sind. Hallo, haben Sie aber einen prachtvollen Spaniel, Mr. Barnes. Warum halten Sie ihn an der Leine? Ach, wissen Sie, Sir, ich habe ihn noch nicht lange. Und ich fürchte, er brennt mir durch, wenn ich ihn nicht festbinde. Woher haben Sie ihn denn? Ach, er ist ein Geschenk von Sir Robert. Aber mit der Zeit wird er sich schon an seine neue Umgebung gewöhnen. Nicht wahr, Cox? Nachdem uns der gute Barnes alleine gelassen hatte, machten wir es uns bei einer Flasche Portwein in dem gemütlichen Zimmer bequem. Ich glaube, wir kommen voran, mein Bester. Da Sir Robert erst übermorgen aus London zurückkommen wird, sollten wir uns morgen gleich in aller Frühe das geheiligte Gelände etwas genauer ansehen. Und ich finde, dem braven Cox täte ein bisschen Bewegung auch ganz gut. Du willst den Hund mitnehmen? Ich denke, er könnte uns von Nutzen sein. Also hast du schon eine Theorie, Holmes? Theorie wäre zu viel gesagt. Aber alles deutet darauf hin, dass vor einer Woche in Schoscombe Old Place etwas passiert ist, was auf das Leben einiger Personen entscheidenden Einfluss gehabt hat. Du spielst offenbar auf die Meinungsverschiedenheiten an, die es zwischen der Lady und Sir Robert gegeben haben soll. Ganz recht, mein Lieber. Und die Geschichte mit der Gruft? Wie lässt sie sich mit den anderen Vorkommnissen in Zusammenhang bringen? Nun, ich glaube, diese ominöse Spukgruft spielt erst im zweiten Teil des Dramas eine entscheidende Rolle. Also, Holmes, ich wäre dir dankbar, wenn du dich etwas allgemeinverständlicher ausdrücken könntest. Gut, mein Freund. Halten wir uns also an die Fakten. Sir Robert hängt finanziell von seiner Schwester ab. Zwischen beiden kommt es zu einem schweren Zerwürfnis. Die kränkliche Lady zieht sich zurück. Sir Robert straft sie, indem er ihr ihren Lieblingshund wegnimmt. Auf der anderen Seite droht ihm der finanzielle Zusammenbruch. Vielleicht noch Schlimmeres. Die Gläubiger sind ihm auf den Fersen. Seine letzte Hoffnung ist das Derby. Doch die Gläubiger verlangen weitere Verbindlichkeiten, die nur die Lady ihnen geben kann. Kannst du mir soweit folgen? Ja, natürlich, nur weiter. Schön. Nehmen wir einmal an, die Lady weigert sich, was nach der gegenwärtigen Lage der Dinge sogar wahrscheinlich ist. Was bliebe Sir Robert noch übrig, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Ja, ich weiß nicht. Aber ich verstehe auch nicht, worauf du hinaus willst. Nun, mein lieber Watson, vielleicht sollten wir als vorläufige Arbeitshypothese einfach einmal annehmen, Sir Robert hätte seine Schwester umgebracht. Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Morgen schlug Holmes einen Spaziergang vor, um die Fischgründe zu erkunden. Und der alte Barnes erlaubte es uns gern, den Spaniel dabei ein bisschen auszuführen. Na, Cox, ein ausgesprochen rassiges Tier. Ich hoffe nur, dass er so klug ist, wie er aussieht. Ach, daher weht der Wind. Dachte ich mir doch, dass du mit dem Hund was vorhast. Ein Experiment, mein Bester. Wie viel Uhr hast du? Gleich 11. Ausgezeichnet. Erinnerst du dich, dass Mr. Mason erzählte, die Lady fahre täglich gegen 11 Uhr aus, um nach den Pferden zu sehen? Ja, in Begleitung ihrer Zofe. Ganz recht. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass Lady Beatrice tot ist, kann sie doch unmöglich in der Kutsche sitzen. Nicht wahr? Natürlich nicht. Aber was hast du vor? Ich? Nichts. Ich bleibe mit dem Hund hier im Hintergrund. Inzwischen wirst du so freundlich sein, die Kutsche, sobald sie durchs Tor fährt, anzuhalten. Erkundige dich nach dem Weg oder nach dem Wetter. Ja, gut. Aber warum? Später. Ich glaube, es ist soweit. Los, mein Bester. Während Holmes mit dem Hund zurückblieb, trat ich an den Weg. Als die Kutsche näher kam, erkannte ich neben dem Kutscher eine Frau. Vermutlich die Zofe. Im Fond saß, in dicke Schals gehüllt, eine weitere Person. Ich winkte mit dem Spazierstock, um mich bemerkbar zu machen. Was wollen Sie? Warum versperren Sie den Weg? Drehen Sie gefälligst zur Seite. Das war die Zofe. Doch noch ehe ich antworten konnte, sah ich, wie der Spaniel freudig erregt auf uns zuschoss. Mit einem Mal kam Bewegung in die vermummte Person, die im Fond saß. Weiterfahren! Los, Kutscher! Aber schnell doch! Ja! Los! Ja. Braver Hund. Nun, mein Lieber, fandest du nicht auch, dass die Lady eine bemerkenswert tiefe Stimmlage hat? Das war nie und nimmer eine Frau. Ich glaube, Holmes, du hast mit deiner Theorie recht? Nun, wir werden sehen. Zunächst wollen wir heute Abend dem Geheimnis der Spukgruft auf den Grund gehen. Es war genau 10 Uhr abends, als wir im Schutz der Dunkelheit durch den riesigen Park von Schoscombe Old Place schlichen. Mr. Mason erwartete uns an der alten Kapelle. Guten Abend, die Herren. Ich hoffe, Sie hatten keine Schwierigkeiten, diesen entlegenen Winkel hier aufzuspüren. Keineswegs, Mr. Mason. Ihre Beschreibung war sehr präzise. Wie steht es mit Sir Robert? Er ist noch in London, Sir. Wir erwarten ihn erst morgen Mittag zurück. Sehr beruhigend. Trotzdem wollen wir keine Zeit verlieren. Gehen Sie voran, Mr. Mason. Ja, Sir. Durch eine morsche Holztür betraten wir die alte Kapelle. Es roch nach Feuchtigkeit und Fäulnis. Wahrhaft ein Ort zum Gruseln. Mr. Mason hatte eine Kerze angezündet und wies uns den Weg. Durch einen engen Gang gelangten wir in einen tiefer gelegenen Raum, ein Gewölbe. Im Schein der Kerze erkannte ich etwa 10 mächtige Steinsärge mit den Insignien einer alten Adelsfamilie. Sie berichteten von Knochen, die Sie hier gefunden hätten, Mr. Mason. Ja, Sir. Das war hier in der Ecke. Aber sie sind weg, Sir. Das war zu erwarten. Ich denke, man wird die Reste im Heizungskeller finden. Aber wozu denn, Mr. Holmes? Wozu sollte man die Knochen eines Menschen verbrennen, der seit Jahrhunderten tot ist? Ein wenig Geduld noch, Mr. Mason. Darf ich mal die Kerze haben? Bitte, Sir. Gespannt beobachteten wir nun, wie Holmes die Kerze in der rechten Hand, in der linken seine große Lupe, die er stets bei sich trug, einen Sarg nach dem anderen gründlich untersuchte. Am meisten interessierte er sich für die Kanten der schweren Sargdeckel. Am Sarg des 1757 verstorbenen Sir Dennis Fowler schien er endlich entdeckt zu haben, wonach er suchte. Mr. Mason, ich hoffe, Sie haben das Stemmeisen dabei, um das ich Sie gebeten hatte. Natürlich, Sir. Aber Sie wollen doch nicht über den Sarg öffnen. Wir werden es gemeinsam tun, Mr. Mason. Die Kraft eines Mannes dürfte kaum ausreichen, diesen schweren Stein anzuheben. Kommen Sie. Also, ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sir. Aber sicher doch. Wir werden das Gleiche tun, was auch Sir Robert zusammen mit den Fremden hier getan hat, als sie die beiden beobachtet. Sie meinen das? Das meine ich. Los, kommen Sie. Mason. Wer zum Teufel treibt sich denn da unten rum? Um Gottes Willen, Mr. Holmes, das ist Sir Robert. Er muss schon mit dem Abendzug gekommen sein. Na, das passt doch sehr gut. Dann kann er uns behilflich sein. Verflucht noch mal, was haben Sie da zu suchen? Mason, was zum Teufel? Wer sind denn diese beiden Männer? Gestatten Sie, Sir Robert? Holmes ist mein Name. Sherlock Holmes. Ich nehme an, Sie werden von mir gehört haben. Dies ist mein Mitarbeiter Dr. Watson. Wenn Sie erlauben, führen wir unsere angefangene Arbeit noch zu Ende. Mr. Mason? Ich erlaube gar nichts, verdammt nochmal! Was hat das hier eigentlich zu bedeuten? Das ist auch meine Frage an Sie, Sir Robert. Weshalb liegt in diesem Sarg von Sir Dennis Fowler die Leiche von Lady Beatrice? Eine Viertelstunde später saßen wir im Salon von Shoscombe Old Place. Auch Miss Evans, die Zofo, war zugegen, ebenso der Fremde, den ich unschwer als die Person erkannte, die vermummt im Fond der Kutsche gesessen hatte. Nun, Sir Robert, ich denke, es wäre Zeit für eine Erklärung. Ja, vermutlich gibt es keinen anderen Weg. Den gibt es schon. Sie können natürlich, wenn Sie das vorziehen, Ihre Angaben auch der Polizei machen. Nein, nein, ich werde Ihnen schildern, was passiert ist. Sind Sie verrückt, Sir Robert? Bis jetzt ist doch alles glatt gelaufen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, Norlett. Das denke ich auch. Also? Gut, ich muss Sie noch mit Mr. Norlett bekannt machen. Er ist Schauspieler. Und dies ist Miss Evans oder auch Mrs. Norlett. Die Zofe von Lady Beatrice. Ich dachte mir schon, dass die Herrschaften näher miteinander bekannt sein dürften. Mr. und Mrs. Norlett haben mir in einer sehr schwierigen Lage beigestanden, als vor einer Woche meine Schwester nach langer Krankheit gestorben ist. Sie litt, wie Sie vielleicht wissen, schwer an Wassersucht. Ich denke, die genaue Todesursache wird der amtliche Leichenbeschauer feststellen können. Sicher. Und er wird meine Aussage bestätigen. Gut. Angenommen, es war so, wie Sie berichten. So bleiben doch noch einige Fragen offen. Ja. Der Tod von Lady Beatrice durfte auf keinen Fall bekannt werden. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich zurzeit einige finanzielle Schwierigkeiten habe und in allem von meiner Schwester abhängig war. Deren Nutzungsrechte an Haus und Hof von Shoscombe Old Place am Tag ihres Todes verfielen. Nicht wahr? Ja. Die Gläubiger wären wie die Geier über mich hergefallen, wenn sie von dem Tod meiner Schwester erfahren hätten. Sie hätten mich auch um eine letzte Chance gebracht, mich aus eigener Kraft aus meiner Notlage zu befreien. Sie sprechen vermutlich von dem Derby, bei dem Sie alles auf eine Karte oder vielmehr auf ein Pferd gesetzt haben. Ganz recht, Dr. Watson. Und also musste Lady Beatrice weiterleben, und zwar in Gestalt von Mr. Norlett, einem Schauspieler. Mister! Der gewiss schon würdigere Rollen gespielt hat. Ich verbitte mir derartige Anzüglichkeiten. Lassen Sie es gut sein, Norlett. Sie haben recht, Mr. Holmes. Es ist verständlich, dass Sie mein Verhalten missbilligen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Was haben Sie weitergetan? Wir haben die Leiche versteckt. Zuerst im Brunnenhaus. Doch der Spaniel meiner Schwester schlich den ganzen Tag jaulend ums Haus herum. So, dass Sie ihn fortgeben mussten. Ja. Auch mussten wir einen würdigeren Ort für die Leiche finden. So kam ich auf die Familiengruft unter der alten Kapelle. Wir betteten meine Schwester in einen Sarg, aus dem wir zuvor die alten Gebeine entfernt und im großen Ofen verbrannt hatten. Ja, das ist die Geschichte, Mr. Holmes. Die allerdings noch einen ungeklärten Punkt hat, Sir Robert. Ihre Wetten bei dem Derby würden doch auch gelten, selbst wenn die Gläubiger Ihnen ihren ganzen Besitz wegpfänden lassen würden. Aber das Pferd! Es gehört zum Besitz! Meinen Sie, Mr. Holmes, die Wucherer würden mir aus purem Mitleid gestatten, zumindest so lange, bis das Derby gelaufen ist, mein Pferd zu behalten? Wahrscheinlich würden Sie es gar nicht ins Rennen schicken. Ich weiß, dass Sie mir einen Verstoß gegen die guten Sitten vorwerfen, aber glauben Sie, Mr. Holmes, die Wucherer machen einen Unterschied, ob einer die guten Sitten befolgt oder nicht? Nun, Sir Robert, die guten Sitten fallen Gott sei Dank nicht in meinen Kompetenzbereich. Wahrscheinlich schlafe ich deshalb so ruhig. Tja, Watson, ich glaube. Ja. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Und viel Erfolg beim Derby.